D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Das ist eine Stunde Netzbasteln. Hallo, am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und an der Tür von unserem Studio, dem Radiobüro, da machen sich gerade zwei Herren zu schaffen, in schwarz gekleidet. Hallo. Hallo, ich bin Clemens. Hallo, ich bin Thorsten. Ja, immerhin sagt ihr euren Namen. Ihr versucht gerade mit einem Kleiderbügel die Tür aufzubrechen. Nicht aufzubrechen, man sagt aufzuschließen. Und das ist schon das Thema bei einer Stunde Netzbasteln. Heute geht es nämlich ums Lockpicking. Das ist das kunstvolle Öffnen von Schlössern, ohne dass sie dabei kaputt gehen. Und die beiden Gäste, die haben sich einfach selber aufgemacht. Das kommt erstmal rein. Ja, tun wir. Danke. Also, willkommen im Radiobüro und ihr im Radio. Willkommen bei einer Stunde Netzbasteln. Wir hören jetzt mal Musik und dann geht's los mit Lockpicking und auch der Ethik, welche Schlösser man dann aufsperren sollte und welche nicht. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln, die Bastelausgabe von Eine Stunde Netz am Mittwochabend bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und heute habe ich zwei Sportsfreunde im Studio. Hallo. Hallo. Was ist euer Sport? Unser Sport ist das Öffnen von Schlössern, aber ganz wichtig, das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern. Das sind Dr. Thorsten Quast und Clemens Oeltchen, so ist dein Name richtig ausgesprochen. Zwei Herren, die es heute tatsächlich geschafft haben, in unser Radiobüro, ohne richtig anklopfen zu müssen, reinzukommen. Aber das ist eigentlich nur so ein kleiner Witz gewesen am Anfang. Naja. Denn darum geht es ja, wie ihr schon gesagt habt, nicht so richtig. Da haben wir gar nicht das Schloss geöffnet, sondern die Tür war nicht abgeschlossen und Türen, die nicht abgeschlossen sind, sind offen. Okay, so kann man das auf jeden Fall sehen. Jetzt beschäftigen wir uns heute also in dieser Stunde eine Stunde Netzbasteln mit verschiedenen Schlössern und ihr habt verschiedene mitgebracht. Ein Schloss ist ja eigentlich immer das, was den Zugang zu irgendwas verhindern soll. Jetzt mal so ganz pauschal gesagt, oder? Ja, das ist richtig. Ein Schloss hat verschiedene Funktionen. Zum einen hält es die Tür zu, damit sie nicht offen steht. Und zum anderen, wenn das Schloss unbeschädigt ist, dann zählt man nicht die Bücher im Regal nach. Ihr seid jetzt in einem Verein, der heißt Sportsfreunde der Sperrtechnik. Ja. Das ist ein bundesweiter Verein mit verschiedenen Ortsgruppen. Und ihr seid von der Berliner, du bist sogar da der Vorstand, ne? Ich bin im Vorstand, ich bin der Sportwart des Vereins. Der Verein existiert seit 1997, wurde gegründet aus der Szene des Chaos Computer Clubs. Gründungsmitglieder des Chaos Computer Clubs haben auch diesen Verein gegründet, der Steffen Venieri ist da zu nennen. Und bundesweit hat der Verein so knapp 400 Mitglieder. Es wechselt immer so ein bisschen. Und wie viele Ortsgruppen gibt es da? In wie vielen verschiedenen Städten kann man das Lockpicking bei euch erlernen, ausüben? Es gibt in einigen größeren Städten etwa so ein Dutzend Sportgruppen. Und eine Sportgruppe ist man immer dann, wenn sich Leute regelmäßig treffen. Das kann irgendwo im Café sein. Und anderen Leuten beibringen, wie man Schlösser öffnet und auch selber zum Erfahrungsaustausch regelmäßig zusammenkommen. Jetzt hast du gerade hier schon ein Schloss in der Hand, das ist vielleicht ein relativ einfaches Schloss, du spielst da so rum, das ist ein Fahrerzahlenschloss, so der alten Schule, der alten Art. Genau, das ist so richtig guter alter Stil, das ist das, was ich irgendwie in der Schule irgendwie immer aufgemacht habe und das hat man dann immer vom einen Fahrrad ans andere Fahrrad oder wenn es am Hinterrad war, dann mal ans Vorderrad oder sowas getan. So die klassische Einstiegsdroge. Genau. So könnte man sagen, habt ihr auch angefangen mit... Ich habe tatsächlich so angefangen, ja. Ja, damals kannte ich noch keine Hackerethik. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Mutter mir damals gesagt hat, dass das irgendwie geht, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Man muss wahrscheinlich auf den Widerstand achten und aufs Fingerspitzengefühl. Das sind, wie gesagt, diese kleinen Fahrradschlösser, die man wahrscheinlich auch mit einer Nagelschere irgendwann durchschneiden könnte und die hier drei so Einstellhebelchen haben, ja, so, um verschiedene Zahlenkombinationen einzustellen. So, wie lange würdet ihr jetzt brauchen, so ein Ding aufzumachen? Können wir mal machen. Also ja, genau. Jeder hat jetzt von uns eins. Zwei, eins und los. Und jetzt wird ausprobiert. Zack. Clemens und Thorsten spielen rum an ihren jeweiligen Schlössern. Eins ist rot, eins ist offen. So, also nochmal. Das war jetzt echt. Wir tauschen nochmal, das war vielleicht. Ja, okay, wir tauschen nochmal hier. Okay, jetzt ich mal das Blaue. So. Thorsten war der Erste. Auf. 3, 2, 1. Versuch mal dabei auf deine Finger zu achten. Thorsten dreht den obersten, den mittleren und mittlerweile schon den untersten. Ich spanne ganz stark. Ich ziehe hier wie so ein Bär dran. Ne? An dem, du ziehst das Schloss auf und guckst dann, wie leicht die Hebel sich bewegen lassen. Genau, ein Hebel ist der, der am schwersten geht und da sollte man als erstes spüren, wo die richtige Zahl ist. Der rastet dann idealerweise auch irgendwo ein. Geht es dann leichter oder schwerer bei der richtigen Zahl? Bei der richtigen Zahl geht es dann leicht. Und wenn er in der richtigen Zahl ist, kommt man da schwerer wieder raus. Genau. Okay. Jetzt wird hier noch weiter rumgeklickt. Ja, offen. Ja. Nummer zwei. Es hat jetzt eher so eine halbe Minute gedauert. Vorher waren es ja nur 10 Sekunden. Das Rote ist ein Biest. Das Rote ist ein Biest. Oder ich bin aus der Übung. Das ist auch ein paar Jahrzehnte her, muss ich zugeben. So. 3, 2, 1. Los. Und wieder läuft hier die Challenge, die beiden Schlösser zu öffnen. Man guckt dabei immer irgendwo in den Raum, weil die Augen braucht man dafür. Nee. Gar nicht so richtig, ne? Gar nicht. Reine Gefühlssache. Stimmt schon, da stirbt man meistens Löcher an die Luft bei. Na, komm schon. Und schon wieder ist dieser sportliche Ehrgeiz offen. Na, offen. Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch. Das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Es ist wahrscheinlich so, dass fast jedes Schloss irgendwie öffnbar ist, ohne dass man den Schlüssel hat, oder? Mhm. Fast jedes, ja. Genau. Warum ging das jetzt auf? Warum ging das jetzt auf? Wir haben ganz kräftig dran gezogen. Und weil das Schloss natürlich irgendwelche Toleranzen hat, weil es nicht ideal ist, ist eins von diesen Zuhaltungsschiebern, der klemmt es dann gerade, nur der hält es dann zu. Nicht? Den klemmt man ein, das merkt man, dass es schwer geht, plötzlich geht es ganz leicht, dann ist er in der richtigen Position, dann nimmt man den nächsten. Und man muss unten anfangen, da wo der Druck zuerst drauf ist, oder ist das eigentlich egal, wo man anfängt? Du probierst so jeden Schieber und der am schwersten geht, den behandelst du, den drehst du immer weiter, bis es plötzlich irgendwie so Kratz macht, dann rastet der ein. Mhm. Da, zack. Und dann den nächsten. Bloß mit weniger Kraft, genau. Und mit Werkzeug. Und dieses Fahrradschloss, von dem ich jetzt gerade ein Foto mache, und das stelle ich ins Netz auf die radiowissen.de. Ihr könnt es auch finden am einfachsten über netzbasteln.de. Da ist dann die 22. eine Stunde Netzbastelsendung, nämlich diese hier verlinkt. Und da findet ihr all die Fotos. Und ihr findet auch Fotos bei Twitter und bei Facebook. Netzbasteln heißen wir da jeweils. Ja, das Grüne geht jetzt doch irgendwie schwer, oder habe ich es verbogen? Nee, es hat schon alle Eigenschaften eines richtigen Schlosses. Ab und zu geht's mal nicht. Dann muss man wieder von vorne anfangen und nochmal beiseite legen. Eine Stunde Netz ist das. Und wir haben gerade die Fahrradschlösser geöffnet, aber eins will jetzt hier wieder plötzlich nicht. Ich will nicht. Locks are bitches sometimes. Ja, auf jeden Fall. Aber ihr beherrscht sie schon echt ziemlich gut. Dr. Thorsten Quast und Clemens Oelchen, beides Sportsfreunde der Sperrtechnik. Nachdem ich es müde gemacht habe. Deutschland e.V. Aber diese Fahrradschlösser sind ja, wie gesagt, nur so eine Einstiegsaufwärmübung für euch. Ihr habt jetzt noch so verschiedenste andere Schlösser dabei. Zum Beispiel gucken wir nochmal dieses kleine an. Das ist so ein Zylinderschloss, wie es in wahrscheinlich jeder normalen Wohnungstür steckt. Und davon haben wir hier auch ein Modell. Vielleicht können wir mal erstmal angucken, wie diese Schlösser funktionieren. Also das ist dieses überdimensionale Schloss. Das ist größer als ein Handy. Der Schlüssel, der ist auch richtig so größer als ein paar Streichholzschachteln zusammen. Und das Ganze steht auf einem kleinen Holzpedal. Ich mache davon auch gleich mal ein Foto und dann seht ihr das auf deradiowissen.de. So, da hat man erstmal hier dieses drehbare Ding. Das ist der Kern. Und da sind die Stifte drin, die den Schlüssel berühren. Also wenn der Schlüssel gedreht wird, dann dreht sich innerhalb dieses oben ein bisschen dickeren, runden Ding, was dann nach unten nochmal so eine ovale Verlängerung hat. So sehen diese Schlösser vielleicht aus, vielleicht wie ein bisschen wie ein Auge, wenn man es von der Seite anguckt. Und dann dreht sich sozusagen der Kreis in der Mitte. Das ist der, wenn man den Schlüssel reindreht. Aber den Schlüssel kann man ja nicht immer drehen, sondern nur, wenn es der richtige Schlüssel ist. Ne? Ganz genau. Also das Drehbare ist der Kern, wie wir es dann immer so schön ausdrücken. Das Ganze steckt im Gehäuse. Und du hast im Gehäuse und im Kern meistens 5 Bohrungen. Es gibt auch Schlösser mit 6 oder 7 Bohrungen, aber das, in dem Bereich bewegt sich das meistens. Und in jeder dieser Bohrungen hast du eine Feder unten drin und 2 Stifte. Die Stifte sind verschieden lang. Ja. Die Federn drücken das Ganze so hoch, dass an der Übergangsstelle zwischen Kern und Gehäuse quasi immer ein Stift steht, der eben das Drehen verhindert. Ja, und wenn der richtige Schlüssel dann kommt? Der drückt diese Stifte jeweils so weit runter, dass die Trennlinie zwischen dem oberen und dem unteren Stift genau auf der Kante zwischen Kern und Gehäuse ist, sodass sich das Ganze frei drehen lässt. Deswegen ist der Bart eines Schlüssels ist eben dann manchmal dicker und manchmal dünner. Ja, genau, genau. Genau, das sind die Zacken auf dem Schlüssel. Ne? Genau. Und wenn man früher immer dachte, dass die Zacken wichtig sind, die Stifte liegen auf den Tälern auf. Sind die Stifte so dünn, dass die genau in der Mitte von den Tälern aufliegen oder nehmen die sich dann immer so eine Art Mittelmaß? Nein, die liegen schon genau auf den Kerben so auf den Einschnitten liegen die Köpfe. Das heißt, wenn man auf. Jetzt hier, ich habe hier mal so einen Schlüsselbund mit verschiedensten komischen alten Schlüsseln, von denen ich nicht mehr weiß, wofür sie gut sind, mitgebracht von zu Hause. Ich liebe Schlüsselbunde. Ja, könnt ihr euch gleich später nochmal genussvoll ansehen. So einer ist da jetzt auch dabei, könnte man sagen, ein altes Fahrradschlüsselchen. Ja. Der hat dann hier ein Teil, zwei Teil, drei, vier, fünf. Hat der fünf Täler oder sind das nur vier? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, doch, genau. Das sind fünf. Das heißt, der hat dann fünf solche kleinen Stifte, fünf solche Federn, die alle in die richtige Position gebracht werden, wenn der Schlüssel gedreht werden möchte. Ganz genau. Genau. Okay, das ist also das Prinzip von den meisten Schlössern. Und bei diesem Anschauungsobjekt kann man eben jetzt reingucken in das Schloss, weil da eben da so aufgefräst wurde, dass man sehen konnte, wie diese Stifte sich bewegen. Jetzt stecken wir mal den Schlüssel rein und probieren es aus. Vielleicht? Ja, ja. Das geht. Muss man immer erstmal machen. Mal rein, der Schlüssel rein. Genau, und jetzt sieht man hier diese Stifte, wie sie sich in die richtige Position bewegen. Und jetzt kann man hier eben einmal schön durchdrehen. So, wie funktioniert jetzt Lockpicking? So, jetzt würde ich hier mit meinem Werkzeug reinfassen. Und das ist ein pinzettenartiges, oder ja, wie das könnte sieht man so ein bisschen das so? Zahnarztwerkzeuge ähnlich, ne? Ja, genau, wie so ein Skalpell, aber es hat vorne so eine leicht gebogene Nase. Ein Haken. Genau, ein, Haken. Ein 10 cm langer Haken vorne. Englisch Hook. Aha. So, und jetzt fasse ich hier so drin rum und gucke jetzt, welcher von den Stiften hat hier Bindung. So, das ist hier der hintere, zack, den habe ich jetzt hier runtergedrückt und der kommt auch, das muss man sagen, jetzt nicht wieder hoch, weil der an der Schere Bindung hat. Du machst jetzt genau das, was der Schlüssel auch macht. Du versuchst, die Stifte in die richtige Position zu bringen, ja, dass sie dann am Ende... Jetzt kommt das Geheimnis des Lockpickens, dass der Schlüssel, man fragt sich immer, wie macht ihr das? Der Schlüssel drückt das doch alles gleichzeitig auf die richtige Tiefe und wir machen das nacheinander. Warum geht das? Das ist das Geheimnis der Toleranzen. Du kannst also einen dieser Stifte nach dem anderen in Position setzen und die bleiben an der Stelle? Das wegen Toleranzen? Nee, die bleiben genau deswegen auf der richtigen Höhe, weil Thorsten hier etwas Spannung auf den Kern gibt. Das macht er jetzt hier gerade mit dem Finger. Mit dem Finger, ne? Das heißt, wir geben ein leichtes Drehmoment auf diesen Kern. Und in dem Moment, wo einer dieser Stifte auf der richtigen Höhe ist, dreht sich der Kern ein winziges Stückchen weiter, sodass das Loch, was im Gehäuse ist und das, was im Kern ist, sich zueinander ganz leicht verschiebt. Und dadurch bleibt der Stift in der Höhe verklemmt. Ja. Und kann nicht mehr zurückspringen. Man klemmt das ein einfach. Das ist genauso wie das eben bei den Fahrradschlössern war, das, was am schwersten ging, das kann ich einklemmen, weil das jetzt in dem Moment gerade das Schloss zuhält. Ah, jetzt machst du schon leicht Klick und Klick. Ja, da hat er schon mal Klick gemacht. Hier ist noch. Hantierst da mit deinem Haken rum. Jetzt kannst du es natürlich auch sehen. Oder kann das jetzt du auch sehen? Nicht so sehr. Ja, das, wenn hier die Stifte wieder hochspringen, also wie das bei, das sind nicht die richtigen. Ich suche immer die, die sich gerade schwer drücken lassen, die also eingeklemmt sind. So ähnlich wie bei dem Fahrradschloss. Ganz genau. Nicht nur so ähnlich, ganz genauso. Ganz genauso wie bei dem Fahrradschloss. Werden jetzt diese Stifte in die richtige Position gebracht? So, jetzt. Na, du warst schon mehrmals deutscher Meister im Lockpicken. Ja, das ist richtig. Wir haben ja aber auch verschiedene Disziplinen. Und ich war irgendwie manchmal recht gut im Vorhangschloss öffnen. Aus irgendeinem Grund konnte ich besonders gut Vorhangschlösser öffnen. Wie diese Wettbewerbe ablaufen bei den Sportsfreunden der Sperrtechnik, wenn man möglichst schnell ein Vorhängeschloss aufmachen muss und wie man dann da deutscher Meister wird, darüber reden wir später nochmal. Das Anschauungsobjekt, das Riesenschloss, mit dem wir hier gerade erklärt haben, wie so ein Zylinderschloss meistens funktioniert, das ist jetzt geöffnet. War nicht so wahnsinnig schwer, als dir dann eingefallen ist, dass man noch sowas hinten drücken muss, oder? Ja, man muss hinten noch die Kupplung drücken. Das haben manche dieser älteren Ostschlösser so an sich. Und ich sage auch immer, die Hälfte des Schlossöffnens ist dann auch schon Wissen. Und die andere Hälfte ist Können. Muss man ein bisschen üben und ein bisschen was wissen. Dr. Thorsten Quast, ist das einer der beiden Sportsfreunde der Sperrtechnik, einem Verein, der sich dem Öffnen von Schlössern geöffnet hat, aber ohne sie dabei zu zerstören? Und knacken sollte man dazu auch nicht sagen. Nee, knacken klingt immer so nach zerstörender Öffnung und das ist ja genau das, was wir nicht tun. Wir sind ja Schlossliebhaber und würden eher befürworten, die Dinger heile zu lassen. Nee, also wir lassen Schlösser heile, wir öffnen sie, machen sie wieder zu und öffnen sie nochmal. Knacken klingt sehr nach Aufbohren. Nach, und dann kaputt machen, so wie der Schlüsseldienst macht und dann 400 Euro dafür nimmt. Zum Beispiel. Das ist Clemens Oeltjen, auch einer der beiden Sportsfreunde, die heute bei mir bei eine Stunde Netzbasteln zu Gast sind im Radiobüro. Und ihr habt ja noch neben diesem Anschauungsschloss, was zum Vorführen ganz gut ist, aber zum Öffnen nicht so richtig gut anscheinend, habt ihr noch ein paar mehr mitgebracht. Wir haben ja heute noch einiges vor an verschiedenen Schlössern. Jetzt holst du das Gleiche aus einer kleinen Plastiktüte. Das ist aber Das nur ein Viertel so groß und das kann ich auch öffnen, sagst du? Ja. Das ist jetzt hier auch wieder so ein Zylinderschloss, was eben in einer Haustür drinnen stecken könnte oder in einer Wohnungstür. Mhm. Sehen sich äußerlich immer verdammt ähnlich. Kurz. So, und ich war ja neulich schon mal bei so einem Treffen von eurem Verein und habe mir ein paar Sachen zeigen lassen. Und das Werkzeug, was du mir jetzt gerade gibst, das ist auch wieder so ein kleines pinzettengroßes Ding, was aber vorne eine 10 cm lange Metallstreifen hat, der dann wie eine Schlange geformt ist und deswegen heißt es ja auch Snake, ne? Genau. So ist es. Genau. Und mit diesem Ding, habe ich letztes Mal gelernt, müsste man jetzt auch in dieses Schloss reinfahren und diese Stifte wieder so richtig runterdrücken. Das ist schon fast die Brute Force Methode, dieses Snake. Man kann da immer so hin und her fahren, aber man bräuchte noch einen Spanner. Ne? Du brauchst noch einen Spanner, genau. Ja. Den gebe ich dir jetzt mal. Dann nimmst du den hier. Da muss man jetzt hier an der richtigen Stelle einhängen. So, du hängst mal den Spanner mal wie so ein, wie sieht das denn aus? Wie man sich einen Dietrich vorstellt vielleicht. Also ein abgewinkelter Metallstreifen, der am Ende eben über einen halben Zentimeter oder Zentimeter abgewinkelt ist. So, du hängst den am besten mal unten ein, wenn du ihn oben einhängst. Mhm. Und dann nimmst du mal das kurze Ende hier, so, okay. Alles Erfahrung, so, hängst du hier unten ein, da unten kann man das so. Da unten, wo das Schloss besonders schmal ist, schiebe ich jetzt diesen Streifen rein und kann damit das Schloss dann schon drehen. So leicht andrehen. Ja, schon leicht andrehen, genau. Heißt das Kipp? Auf Kipp? Heißt das so? Nein, auf Kipp ist der ja noch nicht, der ist ja noch komplett zu. Aber du gibst halt ein leichtes Drehmoment drauf, also du gibst Spannung drauf. Okay, genau. Die Spannung mache ich jetzt hier so mit dem Daumen. Ich halte es in einer Hand, dieses Zylinderschloss, und jetzt fahre ich mit der Bauch der Schlange zu den Stiften zeigen, genau, das ist richtig. Und der Bauch der Schlange, also das untere Tal sozusagen zeigt da drauf und das schiebe ich jetzt rein. Und jetzt merkst du schon, weil du mit dem Daumen wie so ein Bär spannst, der wird das schon vorne so blau am Finger. Muss das ich richtig viel? Doll Nein, musst du gar nicht. Nee, eher wenig. Da habe ich eben gesehen, dass dein Finger, das holperte so beim Rein- und Rausschieben, Rein- und Rausziehen der Schlange. Ne? Mhm. Da sind nämlich diese Stifte wieder. Da sind die Stifte. Und die klemmst du jetzt massiv ein. Und der Trick dabei ist. Die drücke ich jetzt alle nach unten, oder? Die Stifte. Du klemmst sie jetzt erstmal mit deinem Spanner, wo du versuchst, das Innere zu drehen, klemmst du die erstmal ein. Also ich mache Spannung auf dem Spanner. Ja, aber nicht zu viel bei dieser Methode. Das ist nämlich der Trick dabei, dass man die Spannung wenig bis gar nicht. Und du merkst, das geht jetzt echt doof, das Rein- und Raus. Dass das Rein- und Raus machen geht echt blöd. Du merkst, das fackelt so. Ja. Genau, viel weniger Spannung. Und das hakelt so. Und das ist nicht richtig. Das heißt, das muss also leicht gehen. Und ich fahre genau winklig darüber, oder? Also ich fahre genau so in dem. Ja, so. Mittlere Höhe. Und jetzt machst du einfach immer rein und raus. Genau. Und du musst die Spannung so weit nachlassen, bis es echt null ist, bis es ganz leicht geht. Mhm. Und du variierst um den Punkt herum, wo es anfängt, dass es ein bisschen schwerer geht. Und das beim ständigen Rein und Raus kippelst du mit der Spannung an dem Daumen da so ein bisschen. Und dann variierst du vielleicht nochmal so ein bisschen den Winkel, mit dem du reingehst. Also nicht nur so gerade, sondern gehst vielleicht hinten, ein bisschen so ganz schräger mal rein, dass du hinten die Stifte kriegst oder ein bisschen so schräg. Ja, und jetzt bist du wahrscheinlich schon zu tief drin. Du kannst dann immer mal aufhören und gucken, ob du da überhaupt so tief rein musst. Ich denke, du musst eher weiter vorne arbeiten. Nicht so tief hinten bist du schon in der Kupplung drin. Mhm. Ja, so. So, und jetzt schön mit der Spannung hin und her wackeln. Ihr hört unser Netzbastelmikrofon. Sonst wäre es ja ganz langweilig, wie ich hier mit dem Dietrich in einem Schloss rumfuhrwerke. Aber es ist schon. Da hat man schon einen Stift gleich gehört, schon einige eingerastet. Stifte genau, da ist ein bisschen Spannung losgelassen und da ist dann ein Stift wieder zurückgeflippt. Genau. Noch mehrere. Oder mehrere, ja. Gut. Aber das ist schon. Also, man trifft ja manchmal Leute, die sagen dann: Was? Und dann sitzt ihr alle um einen Tisch und dann machen alle Schlösser auf. Und was macht ihr dann? Und dann habt ihr auch so Fachbegriffe. Gib mal den Fünfer Dietrich. Ja, natürlich haben die Werkzeuge Namen. Wie in jedem Fachbereich hat man eine Fachterminologie. Die Snake, und du hast ja hier so ein ganzes Set von verschiedenen Skalpellen, von verschiedenen Double Snakes und so weiter. Sieht sehr schön aus, die Tasche. So eine kleine Tasche zum Aufrollen. Ja, das ist ganz schön. Ich habe hier die Rake-Werkzeuge, weil die Technik, die du jetzt gerade machst, die so ein bisschen zufallsbehaftet ist, das ist das Raken oder Harken. Harken, nicht? Das ist einfach die Übersetzung. Liegt nahe, ja. Und das sollte man immer erst probieren, weil wenn es geht, ist es auf jeden Fall die schnellere Technik. Mhm. Also ich hake hier mit der Snake durch das Schloss immer hin und her, aber so richtig passiert noch nichts. Willst du mal probieren? Ja, ich mache dir das mal. Es muss eigentlich gehen, aber wie immer der Vorführeffekt. Ganz leichte Spannung hier. Offen. Offen. So. Das könnte man jetzt nochmal stoppen, das waren ein paar Sekunden. Und ja, das, du hast das wahrscheinlich schon noch ein bisschen viel besser im Gefühl, wie doll man drücken muss und wie nicht so doll man drücken muss. Ja, und irgendwo gehe ich, glaube ich, auch nochmal dahin, wo es dann gerade eben gehakt hat. Und, ja. Also, und das wäre jetzt theoretisch auch möglich an Wohnungstüren, weil die ja auch mit solchen Schlössern funktionieren. Das ist jetzt meisten. Ja auch kein... Genau, wäre theoretisch möglich, machen wir bloß nicht, weil genau. Es ist wahnsinnig viel gemütlicher, das abends auf dem Sofa zu öffnen, als irgendwie also, kniet vor der Tür. Auf jeden Fall was, das habe ich jetzt gerade auch schon gemerkt, was sehr entspannend ist. Man sitzt da so, muss wirklich genau auf seine Motorik achten. Man kann sich sogar währenddessen noch ein bisschen unterhalten. Ja, genau. Oder ist man besser, wenn man nichts sagt? Oder nein? Nee, überhaupt nicht. Also das macht mir überhaupt nichts aus. Also. Und wird man schlechter, wenn man Bier getrunken hat? Wahrscheinlich auch. Also ich kann das gar nicht mehr mit Bier, aber okay. Ich kann das nur mit Kaffee. Ja, bei Kaffee würde ich auf jeden Fall, wenn meine Finger zu zitterig werden. Aber es gibt ja auch andererseits wieder, und das habt ihr hier auch auf dem Tisch liegen, so Geräte. Das sieht aus wie eine elektrische Zahnbürste, so eine Ultraschall- oder Schallzahnbürste, die dann so vibriert. Und mit der kann man auch Schlösser öffnen, ganz einfach. Was ist das? Das ist ein sogenannter Elektropick. Da wird eine Nadel in den Schließkanal eingeführt und dann wird elektrisch durch einen Motor vibriert die Nadel schnell auf und ab. Und das macht muss ich in diese Richtung drehen? Das Geräusch macht das dann. So, muss man das gerade auf die Stifte aufsetzen. Das führt das Gerät jetzt, und draußen hat das Gerät in das Schloss eingeführt. So. Und das hat ja wirklich nur eine Sekunde gedauert, bis es dann offen war. Das ist ein sehr dankbares Schloss. Das ist ein einfaches Schloss. Es gibt wahrscheinlich so verschiedenste Qualitätsstufen. Ob man denen vertrauen kann oder nicht, darüber reden wir gleich weiter bei Eine Stunde Netzbasteln. Heute Sonderthema Lockpicking. Eine Stunde Netzbasteln, die Lockpicking-Ausgabe. Und ich bin noch nicht so richtig weitergekommen beim Öffnen dieses kleinen Anfängerschlosses, des Motivationsschlosses für die richtigen Cracks. Aber von denen sind ja auch zwei da. Und euch, Thorsten und Clemens, habe ich jetzt zwei Schlösser mitgebracht. Einmal ein Mini-Vorhängeschloss, das habe ich heute im Ramschladen für 3 Euro gekauft. Hier ist es ein sehr kleines, klassisches Vorhängeschloss. Sehr hübsch. Komm, das nimmst du mal. Und dann habe ich hier noch mein altes... Fahrradschloss, das ist so ein Bügelschloss, die sollen ja am sichersten sein. Ja. Da sind die Schlüssel zum Teil dann irgendwie abgebrochen, deswegen habe ich die mit Klebeband außen hingeklebt. Aber ich wette, ihr kriegt das auch irgendwie so auf, das gebe ich mal dir, Thorsten. Und ihr habt ja gesagt, man kann sich, während man an Schlössern rumfuhrwerkt, was ihr jetzt schon macht, Clemens macht hiermit, welches Werkzeug verwendest du jetzt hier für dieses Vorhängeschloss? Das ist auch so eine Snake, ich nehme die jetzt einfach nur, weil es irgendwie gerade so ein kleines Schloss ist, ein extrem kleines Schloss. Das heißt, das ist dadurch besonders, dass es klein ist? Ja genau, es ist schon sehr eng irgendwie für diese normalen Standardwerkzeuge. Ja, grundsätzlich ist ja die Normung der Feind der Sicherheit. Ne? Alles, was normal groß ist, ist immer einfach. Wenn man sich jetzt so ein Fahrradschloss kauft oder überhaupt, wenn man Schlösser kauft, sollte man immer die teuerste XXL-Linie nehmen oder sind die oft genauso... leicht aufzumachen? Also zum einen dürfte es mal preislich passen, also entweder zur Wohnungstür oder auch zum Fahrrad. Also warum irgendwie ein 100-Euro-Schloss kaufen, wenn das Fahrrad nur 20 Euro wert ist? Warum ein super teures Schloss in eine Sperrholztür einbauen oder sowas? Aber insgesamt kann man sich schon so ein bisschen am Preis orientieren. Also das Qualität und Preis laufen da meistens halbwegs parallel. Da gibt es nicht so riesige Ausreißer. Ja, also eine Standard-Stiftzuhaltung würde ich bei Fahrradschlössern nicht mehr empfehlen. Also so ein Zackenschlüssel, da werden häufig sehr einfach zu überwindende Mechanismen verwendet. Wobei man ja auch davon ausgehen kann, dass diese, nicht Geheimwissenschaft, aber diese Wissenschaft, die ihr jetzt hier kultiviert und pflegt, auch mit eurem Verein und eben für gute Dinge einsetzt, dass diese Wissenschaft jetzt nicht so unter den normalen Straßenfahrraddieben besonders bekannt sein sollte. Das ist der andere Punkt. Also nur wenn ich das, also da sind wir eigentlich natürlich die falschen, die man fragt für die Sicherheit von Fahrradschlössern. Wir haben ja eine sehr spezielle eigene Art, die zu öffnen, die wahrscheinlich nicht repräsentativ ist. Also bei Fahrradschlössern kommt es, glaube ich, zu 99% auf mechanische Sicherheit an. Ja, also da wird mit gerne Eispray oder mit der Säge oder mit der Akkuflex oder so. Aber auch die meisten Sachen lassen sich mit einem sehr kleinen Bolzenschneider, also mit so einem Zwischending zwischen Bolzenschneider und Seitenschneider schon erledigen. Okay, also da ist man schon mal ganz vorne mit dabei, wenn man ein gutes Bügelschloss hat. Sowas wie das hier zum Beispiel, an dem du hast jetzt auch schon seit 1-2 Minuten werkeln ist. Wie ist es denn insgesamt ethisch? Also habt ihr so einen Ehrenkodex oder versteht sich das sowieso schon von selbst und wie geht ihr um mit Leuten, bei denen ihr euch nicht sicher seid, wofür sie jetzt dieses Wissen einsetzen wollen? Also zum einen haben wir als Sportverein eine Sportordnung. In der Sportordnung ist gesagt, dass man nur sein eigenes Schloss und wenn es ein fremdes ist, nur mit der Erlaubnis des Eigentümers öffnen darf. Und es ist ja doch schon so, dass man eine Menge Geduld braucht, um sowas zu öffnen. Es wird manchmal nicht richtig verstanden und dann kommen Leute zu den Treffen, die fragen dann, ich mache das so, wie du das sagst, aber es geht nicht auf. Dann ist mir ganz klar, das liegt daran, dass er mehr Geduld braucht. Und dann fragt er, da gibt es doch auch so elektrische Rüttler, warum benutzt er denn die nicht? Ja, weil das irgendwie doch nicht sportlich ist, dann könnte ich es ja auch gleich mit dem Bolzenschneider kaputt machen. Und die stellen dann einfach die falschen Fragen und haben nicht genügend Geduld und die kommen dann auch einfach nicht wieder. Ne? Die outen sich sehr schnell und man kann sie dann einfach auch am langen Arm verhungern lassen, ja, was so den Wissensflow angeht. Wobei das ja schon auch eine Sache ist, es gibt so ein Standardwerk, das MIT-Handbuch zur Schlossöffnung, habe ich im Netz gefunden, das ist schon aus den 90er Jahren und es gibt da schon auch viele Informationen drüber im Netz. Also ich habe auch so ein Wiki gefunden, wo zu ganz, ganz vielen Schlosstypen dann zwar in Fachsprache, aber geschrieben steht, wie man die, was die für Eigenarten haben. Ja, aber das theoretische Lesen ist dann doch nochmal was anderes, als es zu machen oder eben auch von Leuten Tipps zu kriegen, die einem über die Finger gucken, was man gerade falsch macht, ob man zu viel drückt oder zu wenig drückt. Klavierspielen lernen tut man auch nicht, wenn man sich im Internet irgendwie durchliest, auf welche Tasten man zu drücken hat. Das ist ein guter Vergleich. Letztendlich ist das Geheimnis liegt in den Fingern und weniger im Werkzeug und das andere ist dann einfach Übung und Ausdauer und dieses blöde Ding hier, das macht mich total fertig. Das war Schluss. Was ist denn das hier für ein Käse? Jetzt, Thorsten, du bist mal deutscher Meister gewesen in Vorhängeschlössern öffnen. Wie läuft dann so ein Wettbewerb ab? Weil das ist ja schon auch ein bisschen paradox, wenn man einerseits ganz ruhig und entspannt sein soll und dann andererseits in möglichst kurzer Zeit so ein Schloss aufmacht und 1000 Leute rumstehen. Ja, das ist auch genau der Reiz, der damit einhergeht, dass man nämlich sowohl hoch angespannt ist, aber wenn man dann in dem Schloss arbeitet, muss man ganz konzentriert sein. Und dann konzentriert man sich nur auf das Schloss und nur auf das, was man im Schloss spürt. Das ist auch eben die hohe Kunst der Zen-Entspannung beim Schloss öffnen. Aber dieses Ding geht trotzdem nicht auf. Irre. Was hast du denn da? Wir hören nochmal ein bisschen Musik bei einer Stunde Netz basteln und wollen dann am Ende fragen, ob es auch manchmal Spezialaufträge für solche Schlossexperten gibt, wie meine Gäste. Der Schlüssel sieht nicht nach XP1 aus. Das ist doch ein. Das ist TS5000? Hier kommt der Bohrer schon durch, ne? Das ist eigentlich ein. Die beiden Lockpicking-Gäste bei einer Stunde Netzbasteln, Clemens Oeltjen und Thorsten Quast, die unterhalten sich jetzt über richtigen Schlösserkram. Das ist dann ein Zylinderschloss, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu öffnen ist, weil es expertenmäßiger aussieht. Auf jeden Fall, die Schlüssel sehen auch so aus, als könnte man die nicht so leicht kopieren. Genau. Sowas reicht ihr euch dann auch immer beim Stammtisch rum und versucht, die aufzumachen? Genau. Ja. Also das ist klar. Wir sehen halt alle zu, dass wir irgendwie an besondere Schlösser kommen und die gehen an solchen Terminen dann halt eben auch über den Tisch. Und habt ihr auch manchmal so Fälle, wo ihr dann irgendwo hingerufen werdet im Freundeskreis und die sagen, hey, könnt ihr uns mal helfen, weil wir haben hier ein Fahrrad irgendwo stehen oder wir haben was, wo wir den Schlüssel verloren haben. So Sondereinsätze. Passiert euch das auch manchmal, dass ihr nach sowas gefragt werdet? Ja, das kommt vor, klar. Also Fahrräder, Wohnungstüren von Kollegen, von Eltern der Schulkameraden oder sowas. Ja, kommt vor, sicherlich, klar. Oder manchmal hat man das Glück, dass man es hinkriegt, aber eben auch nicht immer, weil ich mache ja normalerweise gemütlich auf dem Sofa oder in der U-Bahn ein Schloss auf und eben keine Türen. Das hat man sich dann nur noch so nebenbei noch dazu angeeignet. In der U-Bahn wird man verdächtig, ein Böser zu sein, wenn man so Werkzeug bei sich führt und vielleicht in der U-Bahn damit rumfummelt? Naja, dem Berliner ist ja so ziemlich genau alles egal. Also, stimmt. Das ist schon selten, dass überhaupt jemand so das wirklich wahrnimmt. Okay. Ganz, ganz, ganz selten wird man mal angesprochen, aber. Ja. Und wollt ihr, dass dieses Wissen über, wie man Schlösser öffnen kann, sich weiter in der Welt verbreitet? Oder ist das eher so ein Wissen, was bestimmten Zirkeln vorbehalten bleiben sollte? Na, das ist ja das Prinzip Security by Obscurity. Das heißt, ein exklusiver Kreis von Schlüsseldiensten weiß darüber. Das ist die klassische Idee. Aber in moderner Zeit mit Internet verbreitet sich Information einfach so schnell, dass das kein Konzept mehr sein kann. Und da kann es nur sein, dass sich jeder selbst ein Bild macht, wie sicher muss er sein. Und wir als Sportsfreunde der Sperrtechnik verstehen uns und werden auch zum Teil so in der Öffentlichkeit wahrgenommen, als unabhängige Instanz für Fragen der mechanischen Sicherheit. So ähnlich wie der Chaos Computer Club so eine unabhängige Instanz ist für eigentlich genauso. Der Internet-ADAC, wie ihn böse Zungen nennen. Habe ich noch nicht gehört, das ist aber schön. Das ist ziemlich gemein, weil das ja auch nicht so der politisch neutralste Lobbyverband ist, der ADAC. Aber so ähnlich ist es natürlich gut, wenn es da gewisse Instanzen gibt und wenn dann vielleicht auch mal Schlosshersteller sich Gedanken darüber machen, dass es solche Leute gibt, die bestimmte Schlösser dann irgendwie auch wieder leicht aufkriegen können. Weil so ein Schloss will ich ja dann zum Beispiel auch gar nicht kaufen. Ja, ich glaube, die Hemmschwelle ist durch unsere Existenz zumindest größer, totalen Rotz auf den Markt zu werfen. Also wenn sich dann irgendwie schnell herumsprechen sollte, dass irgendwie das neue Produkt von XY in 2 Sekunden irgendwie zu öffnen ist. Dann ist das natürlich für die ein GAU. Natürlich. So. Ja, natürlich. Neulich hat ein Kollege aus unserem Radiobüro, hat als das Schloss kaputt war von außen, den Schlüsseldienst gerufen, um reinzukommen. Das hat dann irgendwie 300 fucking Euro gekostet. Hat dann die Hausverwaltung gezahlt, weil das Schloss tatsächlich kaputt war. Aber da können wir auch nichts machen. Nee, wenn das wirklich von außen, da wurde dann auch richtig gebohrt und so weiter. Ja, der Schlüsseldienst bohrt natürlich auch, weil er weiß ja, dass er in 10 Minuten drin ist. Nicht? Dann ein Bohrer abgebrochen, aber das Schloss hängt in Fetzen und er ist drin. Und dann kann er dem Kunden auch gleich ein neues Schloss noch verkaufen. Gut, es ist ja auch nichts Schlimmes bei. Also ich muss, also es gibt viele schwarze Schafe unter den Schlüsseldiensten vielleicht, aber ich meine, an sich ist nichts dabei, wenn man sagt, Zeit ist Geld und bevor ich mich da eine halbe Stunde lockpickenderweise dran setze, da mache ich das doch lieber in 10 Minuten auf. Und dann kann er den Kunden eben noch ein neues Schloss danach gleich im Anschluss aufbauen. Das hat auch noch diesen Aspekt der Sicherheit. Das ist auch eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Ich bin auf irgendeiner Party eingeladen und die Leute kennen mich nur so ein bisschen und dann plötzlich kriegt jemand raus, der kann Schlösser öffnen. Und dann sagt der Gastgeber, probier mal an meinem Schloss. Und dann sehe ich schon, das ist nicht das Beste und das dauert wahrscheinlich höchstens 5 Minuten. Ich lasse mir dann schon Zeit und nach 3 Minuten ist das Schloss wirklich auf. Das Erste, was er fragt, ich will mir gleich morgen ein besseres Schloss kaufen. Was soll ich denn nehmen? Wohnt da 10 Jahre, ist nie was passiert. Dann ist es doch offenbar ausreichend. Vor allem, das Gefühl der Sicherheit ist nicht mehr da, wenn der Schlüsseldienst das so machen würde. Zumal wahrscheinlich die jetzt auch nicht so in diese Materie so tief gebildet eingestiegen sind. Klar, es gibt ein paar alteingesessene, uralt Schlüsseldienste, die das irgendwie seit Jahrzehnten machen. Die werden mit Sicherheit genauso viel Ahnung haben wie wir, wenn nicht noch mehr. Ja. Aber klar, es gibt eben auch viele Seiteneinsteiger oder Leute, die es noch nicht so lange machen, die Erfahrung sicherlich nicht haben. Jetzt wird das Fahrradschloss immer noch weiter gereicht. Und das kann nicht sein, das darf hier nicht zubleiben. Ihr dürft erst gehen, wenn das offen ist. Wir bleiben auch noch länger. Ja, es gibt noch, das kannst du als Drohung verstehen. Es gibt ja jetzt so neue Innovationen oder wenn man allein ein Foto hat von einem bestimmten Schlüssel, kann man den ja mittlerweile mit 3D-Druckern auch leicht nachproduzieren. Eine US-Firma hat da jetzt sogar so eine App entwickelt. Das ist auch noch eine Variante, oder? Also Schlüssel einfach nachbauen. Das ist natürlich so, dass man mit einem 3D-Drucker so normale Schlüssel, die nur so Zacken besitzen, relativ gut nachmachen kann. Ich empfehle dagegen, solche Schlüssel einzusetzen, die so kleine bewegliche Teile eingebaut haben. Wir haben hier eben so einen mit einer Kugel gehabt, mit so einer Kugel. Zum Beispiel. Genau, da ist im Schlüssel vorne eine kleine Kugel eingelassen, die sich bewegen können muss. Die ist sehr klein. Ja, das gibt es eben verschiedene Konzepte, wo sich irgendwas bewegt im Schlüssel. Und das verhindert dann ein einfaches Nachdrucken mit dem 3D-Drucker. Ist es bei elektronischen Schlössern so ähnlich wie bei Wahlcomputern, dass die generell abzulehnen sind, weil man nicht wirklich wissen kann, was da in diesem Computer passiert und alle sowas dann auch hackbar ist? Naja, also ich beschäftige mich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit elektronischen Schlössern, aber es ist im Grunde genommen zu befürchten, dass auf jeden Fall die Firma da noch irgendwie mindestens eine Hintertür gelassen hat, um im Notfall irgendwie mit dem grenzgeheimen Firmencode irgendwie dann doch die Sachen aufzukriegen oder sowas. Man weiß nicht, ob eventuell auch noch 2 oder 3 Hintertürchen drin sind. Da kann man natürlich wirklich als Kunde nicht großartig reingucken. Das Schöne an mechanischer Sicherheit ist, dass man sie noch durch Hingucken verstehen kann. Und das geht bei elektronischen Schlössern nicht. Ansonsten ist es wie immer eine Frage Komfort gegen Sicherheit. Und hoffentlich bieten elektronische Schlösser beides. Erstmal nichts Schlechtes. Ja, mir hat mal ein Schlüsseldienst erzählt, dass 90% der Einbrecher in Berlin sowieso nicht sich mit dem Schloss beschäftigen, sondern einfach nur hier diese Kassetten eintreten. Das sind relativ dünne Holzschichten in den Türen und dann kommt man viel leichter rein. Es macht halt ein bisschen Lärm, aber sonst. Ja, Kassetten eintreten. Es gibt Angriffspunkte bei doppelflügeligen Türen in Altbauten und. Es gibt sehr viele Punkte, wo Einbrecher rangehen, aber seltenst ans Schloss. Ja. Also sie greifen eigentlich nur das Schloss an, wenn es die offensichtliche Schwachstelle ist. Wenn es ganz weit raus steht, dann wird der Zylinder abgebrochen. Ja, eigentlich nur sowas. Weil alles andere ist dann immer zu kompliziert für die kurze Zeit, die Einbrechern bleibt. Ja, der Kuhfuß ist auch einfach geräuschloser und wenn man den sanft einmassiert, dann macht man riesigen Schaden, aber man ist dann drin. Ja. Jetzt ist aber hier schon gekommen, ist ja hier schon gedreht. Ich drehe da einfach ein bisschen kräftiger. Nee, da gibt's noch nicht. Hier, jetzt ist auf. Hey, sehr gut. So, bei einer Stunde Netzbasteln ist es jetzt auch am Ende Thorsten gelungen, das fiese Fahrradschloss zu öffnen. Das war eine besonders schwere, dicke und harte Nuss, weil? Weil man sich ganz stark konzentrieren muss. Man darf keinen Stift zu tief drücken, ganz vorsichtig durchtasten, welcher ist jetzt dran und den dann sanft runterdrücken. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, geht es tatsächlich auf. Wenn ihr selber mitmachen wollt bei den Sportsfreunden der Sperrtechnik, dann könnt ihr auf netzbasteln.de gehen oder auf deradiowissen.de und da findet ihr dann unsere heutige Sendung, die 22. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Und da gibt es Fotos von uns und den Schlössern hier und dem verschiedenen Werkzeug und aber auch Links zu den Sportsfreunden der Sperrtechnik. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Treffen und auch Informationen natürlich im Netz über Schlösser und verschiedene Werkzeuge, die man dafür braucht. Bei euch möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, Thorsten und Clemens, dafür, dass ihr gekommen seid und mir ein paar von den Geheimnissen gezeigt habt, die eigentlich gar keine richtigen Geheimnisse sind, weil es ja vor allem ums Gefühl geht. Und bevor mich jetzt meine Stimme ganz verlässt, möchte ich euch schöne 2 Wochen wünschen. Wir hören uns dann wieder bei einer Stunde Netzbasteln. Tschüss, sagt Moritz Metz. Tschüss. Ja, tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.